Heute hören Sie die 19. Folge von Andrei Bielis Roman Petersburg. Nikolai Ablyuchow, der den Zeitzünder betätigt hat, fühlt sich als wandelnde, tickende Bombe. Im Bann von Schwärmen sich selbst denkender Gedanken auf dem regennassen Prospekt gelangt er zum selben Schluss wie der Senator: Er ist ein ausgemachter Halunke, er ist ein Betrüger und Vatermörder. Noch aber sitzt Apollon Ablyuchow, auf dessen Wappen ein Einhorn einen Ritter durchbohrt, in seiner vielköpfigen Behörde und dirigiert den Kreislauf von Zirkularen. Hans Zischler liest. Apollon Apollonowitsch war der populärste Beamte Russlands mit Ausnahme Konarschins, dessen immergleiche Unterschrift sie auf Banknoten bei sich tragen. Also, die Behörde existiert. Darin existiert Apollon Apollonowitsch, richtiger existierte, denn er ist tot. Ich war kürzlich an seinem Grab. Über einem wuchtigen schwarzmarmornen Block erhebt sich ein schwarzmarmornes russisches Kreuz. Unter dem Kreuz ein deutliches Hochrelief, ein riesiger gemeißelter Kopf, der uns misstrauisch durchbohrt mit dem Loch der Pupillen. Ein dämonischer, mephistophelischer Mund. Darunter die bescheidene Unterschrift: Apollon Apollonowitsch Ablyuchow, Senator. Geburtsjahr, Todesjahr. Ein verwildertes Grab. Apollon Apollonowitsch existiert. Er existiert im Direktorenzimmer. Tag für Tag weilt er dort mit Abzug der Tage mit Hämorrhoiden. Außerdem existieren in der Behörde Kabinette der Versunkenheit. Und dann existieren einfach Zimmer, vor allem der Saal. Tische in jedem Saal, an den Tischen Kopisten, pro Tisch ein Paar, vor jedem Feder und Tinte und ein achtbarer Stapel Aktenstücke. Der Kopist kratzt übers Aktenstück, wendet Blätter um, raschelt mit einem Blatt und knötert mit der Feder. Ich denke, das Unglücksgewächs Knöterich kommt von Knötern. So geht der Herbstwind, der Schlimme, den die Winde beginnen, durch die Wälder und Schluchten. So geht auch das Rascheln des Sands in den Brachen, den Salzmorastweiten um Orenburg, Samarkand und Saratow. Dasselbe Rascheln lag über dem Grab, das traurige Rascheln der Birken. Ihre Kätzchen, ihr junges Laub fiel aufs schwarzmarmorne russische Kreuz und Friede seiner Asche. Kurz, die Behörde existiert. Nicht die herrliche Proserpina wird entführt ins Reich Plutos durch das Land, wo weißschäumend Kokytos braust. Tag für Tag wird in den Tartarus entführt der durch Charon geraubte Senator auf zottigen, schäumenden, schwarzmähnigen Rappen. Über der Pforte des traurigen Tartarus hängt die bärtige Karyatide Plutos. Es plätschern die Wellen des Phlegeton, die Aktenstücke. In seinem Direktorzimmer sitzt Apollon Apollonowitsch Ablyuchow Tag für Tag mit geschwollener Schläfenader, Bein über Bein geschlagen, die ädrige Hand im Aufschlag des Gehrocks. Scheite knistern im Kamin, der 68-jährige Greis atmet den Bacillus des Paragraphen, das heißt der Vereinigung zweier Häkchen. Und dieser Atem fliegt durch die riesigen Räume Russlands, Tag für Tag bedeckt den 10. Teil unserer Heimat ein Fledermausflügel von Wolken. Apollon Apollonowitsch Ablyuchow, ergriffen von einem glücklichen Einfall, Bein über Bein geschlagen, die Hand im Aufschlag des Gehrocks, bläst dann die Backen auf. Und er scheint zu blasen, er hat nun einmal diese Gewohnheit, kühle Lüftchen blasen durch die ungeheizten Säle, Windhosentrichter beginnen zu wirbeln aus unterschiedlichen Aktenstücken. In Petersburg erhebt sich ein Wind und irgendwo an der Peripherie entlädt sich ein Orkan. Apollon Apollonowitsch sitzt in seinem Kabinett und bläst. Und die Rücken der Kopisten krümmen sich und die Blätter rascheln, so laufen die Winde über grimmige Föhrenhöhen. Dann zieht er die Backen ein und alles raschelt. Eine trockene, papierene Schar, wie schicksalhafter Laubfall, jagt von Petersburg bis zum Ochotskischen Meer. Es wirft sich der kalte Hexentanz über Felder und Wälder und Dörfer, um zu heulen, anzufallen, laut zu lachen, um als Hagel, als Regen, als Glatteis in Poten und Hände zu beißen, den Vögeln, wilden Tieren, dem Wanderer und auf ihn die gestreiften Balken der Schlagbäume zu kippen, als gestreifter Werstpfahl aus der Gosse zu springen, auf die Chaussee, sich aufzublähen als feixende Ziffer, die Unbehaustheit und Unendlichkeit des Wegs zu enthüllen und düstere Reusen zu legen von flirrenden Irrbildern. Norden, vertrauter Norden. Apollon Apollonowitsch Ablyuchow ist ein Stadtmensch und durchaus manierlicher Herr. Er sitzt in seinem Zimmer, während sein Schatten, den Stein der Mauer durchdringend, sich auf den Feldern auf Fußgänger wirft, mit keckem, räuberischem Pfiff spaziert er in den Weiten um Samara, Tambow, Saratow, in Schrunden und gelbem Sand, in den Disteln, im Wermut oder im wilden Bärenohr, legt Sandglatzen bloß, reißt an getürmten Heuhaufen, entfacht in der Darre ein verdächtiges Feuerchen, den roten Dorfhahn lässt er erscheinen, den natürlichen Quellbrunnen lässt er verstopfen. Kaum berührt er die Saat als verderblicher Tau, verkümmert die Saat. Das Vieh siecht dahin. Er multipliziert und gräbt neue Schluchten. Witzbolde würden zutreffend sagen, nicht Apollon Apollonowitsch, nein Aquilon Apollonowitsch. Die Multiplikation der Anzahl pro Tag vor dem Kopisten vorüberfliegender Aktenstücke, die es herausbläst durch die Tür der Behörde, die Multiplikation dieser Aktenstücke mit der Anzahl der diese Aktenstücke fertigenden Kopisten bildet ein Produkt, das heißt eine Aktenproduktion, die nicht Karren, nein fuhrenweise abzufahren ist. Und jedes Aktenstück trägt die Unterschrift Apollon Ablyuchow. Dieses Aktenstück saust die Eisenbahnlinien entlang vom Eisenbahnzentrum von St. Petersburg und bis in die Gouvernementsstadt. Hat er seine Schar zerstreut über die entsprechenden Zentren, schafft Apollon Apollonowitsch in diesen Zentren neue Herde der Aktenstückproduktion. Gewöhnlich zirkuliert ein Aktenstück mit der nämlichen Unterschrift bis zur Gouvernementsverwaltung. Dort erhalten das Aktenstück alle Zivilen, will sagen Staatsräte, die Tschitschi Babins, Svertschkows, Schetzkows, Teterkos, Iwanschi Iwanschewskis, von der Gouvernementsstadt verschickt schon entsprechend Iwanschi Iwanschewski die Aktenstücke in die Städte Muchojedinsk, Lichowo, Gladowo, Morowetrinsk und Pupinsk, alles Kreisstädte. Kaslorodow, der Assessor, erhält dann das Aktenstück. Und das Blatt wendet sich. Sobald Kaslorodow, der Assessor, das Aktenstück erhält, müsste er sich auf der Stelle selbst in eine Kalesche setzen, in ein Kabriolett oder eine rüttelnde Droschke, um über Radspuren zu tanzen, über Felder und Wälder, durch Dörfer und Sümpfe und allmählich zu versinken im Lehm oder braunen Sand, sich dem Überfall gestreifter, erhobener Werstpfähle aussetzend und gestreifter Schlagbäume. In den Brachen überfällt Apollon Apollonowitsch die Wanderer. Stattdessen aber stopft Kaslorodow das Ersuchen Iwanschi Iwanschewskis einfach in seine Seitentasche. Und er geht in den Club. Apollon Apollonowitsch ist allein. Und so vertausendfacht er sich schon in den Werstpfählen. Er allein schafft es nicht. Und es schaffen auch nicht die Iwanschi Iwanschewskis. Die Kaslorodows zählen nach Tausenden. Hinter ihnen steht der Bürger, vor dem Ablyuchow sich fürchtet. Und darum zerschlägt Apollon Apollonowitsch nur die Grenzmale seines Gesichtskreises. Ihre Stelle verlieren die Iwanschewskis, Teterkows, Svertschkows. Kaslorodow bleibt unabsetzbar. Jenseits aller Erreichbarkeit, hinter Schluchten, Radspuren, Wäldern, spielt er Wind in Pupinsk. Gut nur, dass er vorläufig Wind spielt. Apollon Apollonowitsch ist allein. Er schafft es nicht. Und der Pfeil seines Zirkulars dringt nicht in die Kreise, er zerbricht. Dort wird nur vom Pfeil durchbohrt, irgendwo Iwanschewski stürzen. Und die Kaslorodows werden gegen Svertschkow eine Hetzjagd beginnen. Apollon Apollonowitsch wird aus Palmyra, aus St. Petersburg, sich entladen als Aktenstückkanonade und in der letzten Zeit sich vertun. Die Bürger haben diese Bomben und Pfeile längst getauft auf den Namen Seifenblasen. Der Pfeilewerfer. Vergeblich schickt er den gezackten Blitz Apolls. Die Geschichte hat sich gewendet. An die alten Mythen glaubt man nicht mehr. Apollon Apollonowitsch Ablyuchow ist durchaus nicht Gott Apoll. Er ist Apollon Apollonowitsch, ein Petersburger Beamter und Vergeblich beschoss er die Iwanschewskis. Die Aktenstückzirkulation wurde all diese letzten Tage geringer. Ein Gegenwind blies. Und nach Druckschrift riechende Aktenstücke untergruben nun die Behörde mit Gesuchen, Eingaben, ungesetzlicher Drohung und Einspruch und so weiter mit dergleichen Verrat. Nun, und was auch für ein schändlicher Umgang mit der Obrigkeit zirkulierte unter den Bürgern, ein Proklamationston kam auf. Und was bedeutete das? Sehr vieles. Der unzugängliche, unerreichbare Kaslorodow, der Assessor, war irgendwo dort frech geworden und war aus den Provinzen vorgerückt gegen die Iwansche Iwanschewskis an irgendeinem Punkt im Raum, zerlegte die Menge einen Staketenzaun in hölzerne Pfähle und Kaslorodow war nicht da. An einem anderen Punkt wurden sämtliche Scheiben einer staatlichen Behörde eingeschlagen und Kaslorodow war wieder nicht da. Von Apollon Apollonowitsch trafen Vorschläge ein, trafen Ratschläge ein, trafen Weisungen ein. Es hagelte Weisungen salvenweise. All diese letzten Wochen saß Apollon Apollonowitsch mit geschwollener Schläfenader im Kabinett und diktierte Weisung um Weisung. Und Weisung um Weisung fuhr als rasender Blitzespfeil ins provinzielle Dunkel. Doch das Dunkel brach an. Zuvor drohte es nur von den Horizonten. Nun überflutete es die Kreise und ergoss sich nach Pupinsk, um von dort, von Pupinsk, dem Zentrum des Gouvernements, zu drohen, woher, überflutet von Dunkel, ins Dunkel Iwanschewski fiel. Zu der Zeit erschien in Petersburg selbst auf dem Newski die Finsternis der Provinz in Gestalt der dunklen mandschurischen Mütze. Diese Mütze schwärmte zusammen und spazierte gemeinschaftlich auf den Prospekten. Auf den Prospekten provozierte sie mit Lappen von rotem Kattuntuch. So ein Tag kam vor. An diesem Tag auch unterbrach der Ring der vielschlotigen Fabriken den Auswurf von Rauch. Wie Sisyphos hatte Apollon Apollonowitsch das riesige Rad dieses Mechanismus gedreht. Den Steilhang der Geschichte hinan rollte er 5 Jahre das Rad ununterbrochen aufwärts. Die mächtigen Muskeln versagten, immer häufiger aber schaute aus den Muskeln der Macht ein unbeteiligtes Gerippe, das heißt, schaute Apollon Apollonowitsch Ablyuchow wohnhaft am englischen Ufer. Denn er fühlte sich wirklich als abgenagtes Gerippe, von dem Russland sich abgelöst hatte. Um die Wahrheit zu sagen, Apollon Apollonowitsch war schon vor dieser schicksalhaften Nacht manchem hohen Beamten, der ihn beobachtete, irgendwie angekratzt erschienen, geplagt von einer geheimen Krankheit, durchbohrt, erst in der letzten Nacht war er aufgeschwollen. Tag für Tag warf er sich unter Stöhnen in die kohlrabenschwarze Kutsche, im kohlrabenschwarzen Mäntelchen und mit kohlrabenschwarzem Zylinder. 2 schwarzmähnige Rappen trugen den blassen Pluto davon. Über Phlegetons Wellen trugen sie ihn in den Tartaros, hier in den Wellen zappelte er. Schließlich schlugen mit vielen Dutzend Katastrophen, den Ablösungen beispielsweise der Iwanschewskis und den Ereignissen in Pupinsk, die Phlegetonwellen aus Aktenstücken an das Rad der gewaltigen Maschinerie, das der Senator drehte. An der Behörde trat eine Bresche zutage, an einer Behörde, wie sie in Russland so selten war. Und nach diesem mit nichts zu vergleichenden Skandal, wie es später hieß, da entfloh aus dem vergänglichen Körper des Trägers brillant besetzter Orden binnen 24 Stunden das Genie. Viele fürchteten gar, er sei übergeschnappt. Binnen 24 Stunden, nein, 12 Stunden vielleicht, nicht mehr, von Mitternacht bis zum Mittag, trudelte Apollon Apollonowitsch Ablyuchow rapide die Stufen seiner dienstlichen Laufbahn hinab. Er war gefallen im Ansehen vieler. Später hieß es, Grund dessen sei der Skandal um seinen Sohn. Ja, zum Abend bei den Sukatows war noch ein Staatsmann erschienen, doch als zutage trat, dass sein Sohn von dem Abend geflohen war, da traten zutage auch alle Unzulänglichkeiten des Senators, von der Art zu denken bis hin zu seinem Wuchs. Und als früh am Morgen die druckfrischen Zeitungen erschienen und die Zeitungsjungen durch die Straßen rannten und schrien »Das Geheimnis des roten Domino«, Da gab es schon keinerlei Zweifel mehr. Apollon Apollonowitsch Ablyuchow war endgültig gestrichen von der Liste der Kandidaten auf den verantwortlichen Posten von exklusiver Bedeutung. Die berüchtigte Zeitungsnotiz. Doch, hier ist sie. Ermittlungen der Geheimpolizei ergaben, dass die bestürzenden Gerüchte der letzten Tage vom Auftritt eines unbekannten Domino auf Petersburgs Straßen auf unbestreitbaren Fakten beruhen. Eine Spur des Betrügers ist gefunden. Man verdächtigt den Sohn eines hohen Beamten, der einen Verwaltungsposten innehat. Die Polizei hat Maßnahmen ergriffen. Und mit diesem Tag begann der Niedergang des Senators Ablyuchow. Petersburg ist ein Traum. Wenn du im Traum schon in Petersburg warst, kennst du zweifellos das gewichtige Vestibül. Es hat Eichentüren mit spiegelnden Scheiben. Diese Scheiben sehen die Passanten, aber hinter die Scheiben kommen sie nie. Ein schwerer, kupferner Stockknauf blitzt lautlos durch den Spiegel dieser Scheiben. Dort sitzt eine geneigte 80-jährige Schulter. Sie erscheint über Jahre im Traum jenen zufälligen Passanten, für die alles Traum ist und die Traum sind. Auf diese geneigte Schulter des 80-jährigen Greises fällt auch der dunkle Dreispitz. Der 80-jährige Portier blitzt von dort auch hell mit den silbernen Tressen und sieht aus wie ein Bediensteter beim Büro für Trauerzüge nach Verrichtung des Dienstes. So ist es immer. Der kupferne, schwere Stockknauf ruht friedlich an der 80-jährigen Schulter des Portiers. Der vom Dreispitz gekrönte Portier schlummert Jahre über dem Börsenblatt. Später wird der Portier sich erheben und die Tür weit öffnen. Ob du tagsüber, morgens, gegen Abend vorüberspazierst an der Eichentür, tagsüber, morgens, gegen Abend wirst du auch den kupfernen Stockknauf sehen. Du siehst die Tressen und du siehst den dunklen Dreispitz. Voll Verwunderung bleibst du stehen vor immer demselben Traumbild. Dasselbe hast du schon bei deiner vorigen Ankunft gesehen. 5 Jahre sind inzwischen vergangen. Dumpf rumorten die Ereignisse. China ist unterdessen erwacht und Port Arthur gefallen. Von Gelbgesichtern überflutet ist unser Land am Amur. Erwacht sind die Sagen von Chinggis Khans eisernen Reitern. Doch das Traumbild der alten Zeiten blieb unverändert, beständig. 80-jährige Schulter, Dreispitz, Tressen, Bart. Im Nu, wenn hinter der Scheibe der weiße Bart sich bewegt, wenn blendend die silbernen Tressen funkeln, wie aus den Blechrinnen sickernde giftige Rinnsale, die dem Bewohner der Kelleretage mit Typhus und Cholera drohen, wenn all das kommt und die alten Zeiten sich ändern, dann wirst du wie ein Verrückter über die Petersburger Prospekte kreiseln. Das giftige Rinnsal aus der Blechrinne wird dich begießen mit dumpfiger Oktoberkälte. Hätte dort hinter dem spiegelnden Eingang entschlossen der schwere Stockknauf gefunkelt, lägen sicher, ganz sicher hier nicht Typhus und Cholera in der Luft, hätte China sich nicht erhoben, wäre Port Arthur nicht gefallen, unser Land am Amur wäre nicht überflutet von Schlitzaugen und Chinggis Khans Reiter wären nicht erstanden aus ihren vielhundertjährigen Särgen. Doch hör nur. Hör hin. Getrappel, Getrappel aus den Steppen hinter dem Ural. Das Getrappel kommt näher, das sind die eisernen Reiter. Über Jahre erstarrend am Aufgang des schwarzgrauen, vielsäuligen Hauses hängt noch immer am Aufgang dieselbe Karyatide, buschbärtiger, steinerner Koloss. Mit traurigem, tausendjährigen Lächeln, mit der dunklen Leere den Tag durchdringender Augen, hängt er über Jahre, hängt er qualvoll. 100 Jahre fällt das Karnis des Balkonvorsprungs auf den Nacken des Bärtigen und auf die Ellbogen der steinernen Arme. Steingehauenes Weinlaub und Trauben aus Stein überwuchsen seine Lenden, fest in die Mauer gedrückt sind die schwarzbehuften, boxhaften Füße. Alter, steinerner Bärtiger. Viele Jahre lächelt er über dem Straßenlärm, viele Jahre überragt er Sommer, Winter und Frühlinge in den runden Schnörkeln des Stuckornaments. Sommer, Herbst, Winter, wieder Sommer und Herbst. Er ist derselbe, auch im Sommer ist er porös, übereist. Im Winter war er eisgekörnt, in den Frühlingen träufelten von diesen Körnchen und Eiszapfen Tropfen. Doch er ist derselbe. Die Jahre berühren ihn nicht. Die Zeit selbst reicht der Karyatide bis zum Gürtel. Aus der Zeitlosigkeit, wie über der Linie der Zeit, hängt sie gebückt über dem geraden Pfeil des Prospekts. Auf ihren Bart hat sich eine Krähe gesetzt, monoton krächzt sie hinab zum Prospekt. Der schlüpfrige, nasse Prospekt schillert mit metallischem Glanz, in den nassen Steinplatten, so unfroh beleuchtet vom Oktobertag, spiegeln sich grünlicher Wolkenschwarm, grünliche Passantengesichter und silbrige Rinnsale, die aus surrenden Blechrinnen fließen. Der steinerne Bärtige, erhoben über den Strudel der Ereignisse, stützt Tage, Wochen und Jahre den Aufgang der Behörde. Was für ein Tag! Schon am Morgen begann Tröpfchen zu trommeln, zu zirpen, zu lispeln. Von der Küste her drängte grauer, nebliger Filz. Paarweise liefen Kopisten vorüber. Der Portier mit dem Dreispitz öffnete ihnen. Sie hängten die Hüte und feuchten Kleider an Kleiderhaken, eilten über das rote Tuch der Stufen, eilten durchs weißmarmorne Vestibül und erhoben die Augen zum Ministerporträt. Und sie liefen durch ungeheizte Säle bis zu ihren kalten Tischen. Doch die Kopisten kopierten nicht. Es gab nichts zu kopieren. Aus dem Direktorzimmer kam kein Papier. Das Zimmer war leer. Im Kamin prasselten Scheite. Über dem wuchtigen Eichentisch schwollen dem kahlen Kopf nicht die Schläfenadern. Er sah nicht misstrauisch dorthin, wo als muntere Schar im Kamin kornblaue Kohlengasblumen loten. Im vereinsamten Kabinett loten dennoch im Kamin müßig Kohlengasflämmchen über dem glühenden Haufen der prasselnden Flämmchen. Dort zerrissen sich, rissen und zerrten rote Hahnenkämme und flogen entschlossen in den Rauchschlot, um über den Dächern zu verschmelzen mit Brandgeruch und vergiftetem Ruß und beständig über den Dächern zu hängen als drückende, ätzende Trübe. Das Zimmer war leer. An diesem Tag schritt Apollon Apollonowitsch nicht in sein Direktorzimmer. Man war auch das Warten schon leid. Von Tisch zu Tisch flatterte unschlüssiges Flüstern, Gerüchte kursierten und Irrbilder flirrten. Im Kabinett des Vizedirektors rasselte der Telefonapparat. »Ist er losgefahren? Kann nicht kommen?« »Tragen Sie vor, seine Anwesenheit sei unerlässlich. Kann nicht kommen!« Und abermals rasselte das Telefon. »Haben vorgetragen?« »Sitzt noch immer bei Tisch? Tragen Sie vor, dass die Zeit drängt!« Der Vizedirektor stand mit bebender Kinnlade, unschlüssig hob er die Arme. Nach ein oder anderthalb Stunden stieg er die samtenen Stufen hinab im überhohen Zylinder. Die Vestibültür wurde aufgerissen. Er sprang in die Kutsche. 20 Minuten darauf, die Stufen des gelben Hauses ersteigend, sah er voll Verwunderung, wie Apollon Apollonowitsch Ablejuchow, sein unmittelbarer Vorgesetzter, mit klaffendem Rockschoß seines ekligen, mausgrauen Schlafrocks unruhig hinter der Niobe-Statue vorsah. »Apollon Apollonowitsch«, schrie der weißhaarige Kavalier des Annenordens, als er hinter der Statue das stopplige Kinn des Senators entdeckte, und er richtete eilig den großen Halsorden unter der Krawatte. »Apollon Apollonowitsch, aber wie denn, aber wo? Und es wurde bei Ihnen angeläutet, telefoniert. Sie wurden erwartet.« »Ich, begann der gebeugte Greis zu mümmeln, ordne meine Bibliothek. Sie entschuldigen schon, mein Bester«, fügt er knurrig hinzu, »dass ich so im Hauskleid«, und er wies auf seinen verschlissenen Schlafrock. »Was denn? Sind Sie krank? Ja, Sie wirken geschwollen. Sind wohl Ödeme?« Ehrerbietig berührte der Gast einen staubbedeckten Finger. Sein schmutziges Staubtuch hatte Apollon Apollonowitsch aufs Parkett fallen lassen. »Ganz zur Unzeit geruhen Sie, krank zu werden. Ich habe für Sie eine Nachricht. Meinen Glückwunsch, Generalstreik in Morowetrinsk. Wie kommen Sie denn? Ich bin gesund.« Jetzt zerfiel das Greisengesicht unzufrieden in Falten. Die Nachricht vom Streik nahm er gleichgültig auf. Augenscheinlich konnte er sich über nichts mehr wundern. Sie hörten die 19. Folge des Romans »Petersburg« von Andrei Bjeli. Es las Hans Zischler, übersetzt von Gabriele Leupold.